Diese Strategie passt zu den Trump-Wählern, wie eine Studie zeigt. Forscher fragten Probanden, wie sehr sie sich vor dem Körpergeruch anderer ekeln. Man wird sich denken können, was dabei herauskam. Anhand der Antworten konnten sie recht genau sagen, ob jemand für Trump gestimmt hatte. In den USA sind Reinheitsthemen im rechten Lager schon lange verbreitet. Der Anführer der amerikanischen Alt-Right-Bewegung, Richard Spencer, träumt von einer Erneuerung des weißen Volkes durch Wiedergeburt, und die bibeltreuen Christen halten Homosexualität für eine moralische Verunreinigung und die Homo-Ehe für das Werk Satans. Vor allem Verunglimpfungen, also abfällige Bezeichnungen für Fremde und Minderheiten, funktionieren oft über Ekel, durch den deren Aussehen, Essgewohnheiten und Sitten als abstoßend erscheinen, wie zum Beispiel Schlitzaugen von Europäern für Chinesen, Langnasen von Chinesen für Europäer, Sumpfgarnele für Italoamerikaner in den USA, Froschfresser für Franzosen oder Affe für ziemlich viele Gruppen. Vergleiche mit Tieren, Essen oder Exkrementen sind ebenfalls weit verbreitet. Ein Ausdruck wie Krauts oder Kartoffeln für Deutsche erscheint im internationalen Vergleich da fast wie ein Kosename. Der Ausdruck linksgrün versifft leitet sich übrigens über Syph von der Geschlechtskrankheit Syphilis ab. Auch wenn das den meisten Rechtsradikalen nicht bewusst ist, drücken sie damit ihren Ekel aus.